Auf der Tagung der NATO-Parlamentarier in Hamburg hatte der Oberbefehlshaber des Bündnisses Gerwin erneut vor einer militärischen Überlegenheit des Ostens gewarnt. Außerdem wandte er sich strikt gegen einseitige Vorleistungen des Westens im Bereich der konventionellen Abrüstung, denn, so Gerwin, dadurch gingen dem Westen wichtige Karten auf dem Verhandlungstisch verloren. Diese Position, so der Leiter des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Stützle heute im Südwestfunk, diese Position ignoriere jedoch wesentliche Punkte der neuen sowjetischen Politik. Die Sowjetunion ist für uns nicht bedrohlicher geworden, sondern die Sowjetunion ist in einem ganz schwierigen Umgestaltungsprozess, bei dem es im Kern um eine Frage geht. Nämlich, ist die Gesellschaft in der Sowjetunion in der Lage, die Krusten ihrer bisherigen Politik abzuwerfen und ihrer Bevölkerung möglich zu machen, im sozialen Standard, im Lebensstandard nicht hilflos hinter der industrialisierten Welt, also hinter Ländern wie der Bundesrepublik Frankreich, Italien, Vereinigte Staaten oder Schweden zurückzufallen. Darum geht es im Kern. Und dabei spielt natürlich die Frage der Rüstungslasten eine irrsinnig bedeutende Rolle, denn die Vorgänger von Gorbatschow haben hier eine unbezahlte, lange und schwere Rechnung hinterlassen. Damit muss Gorbatschow sich auseinandersetzen. Das geht nicht von einem Tag auf den anderen. Das muss eigentlich auch ein Oberbefehlshaber wissen. Daraus die Schlussfolgerung zu ziehen, dass die Lage für uns bedrohlicher geworden ist oder für den Westen bedrohlicher geworden ist, ist mir ehrlich gesagt unverständlich. Offener Konflikt zwischen Estland und Moskau. Denn der oberste Sowjet der Republik Estland zeigte Gorbatschow die geballte Faust. In Sorge, dass die in Moskau geplante Verfassungsreform dem Kreml-Chef Vollmachten verleiht, die Rechte der Esten beschneiden könnte, hat sich das Parlament der Esten zu einem Nein durchgerungen. Moskau hatte gesagt und wohl auch erwartet, dass Estland zustimmen würde. Der Konflikt ist nun da. Mit diesem politischen Mut knüpft Estland an seine zumindest formalen Rechte auf Souveränität an. Im Rückblick auf die Geschichte der Esten haben sie gegen viele Unterdrücker kämpfen und gegen sie leben müssen. Im 13. Jahrhundert gegen Dänen und Deutsche. Der deutsche Orden machte sich Estland untertan. Im 16. Jahrhundert die Schweden, dann vorübergehend die Russen. Siegreich hervorging Zar Peter I., der damit begann, Estland zu russifizieren. Im Ersten Weltkrieg von deutschen Truppen besetzt, befreite es sich durch die Ausrufung der Unabhängigkeit und wurde so auch 1920 von Sowjetrussland in einem Friedensvertrag anerkannt. Es folgte eine Blütezeit, in der auch ein friedliches Miteinander der Minderheiten möglich war. Dann Wirtschaftskrise und faschistischer Umsturz. Nachdem Hitler und Stalin sich im Beistandspakt nahe kamen, besetzten 1940 sowjetische Truppen Estland. Die Führungsschicht wurde deportiert bzw. liquidiert. Noch im gleichen Jahr wurde Estland sowjetische Teilrepublik. 1944 griff die Rote Armee ein, Esten wurden deportiert, Russen eingebürgert. Heute gibt es 68% Esten, 24% Russen. Zum wieder aufgeflammten Konflikt zwischen Sowjetrussen und Esten, Hans-Peter Riese aus Moskau. Verlagen heute Mittag die Texte der gestern vom obersten Sowjet der Republik Estland verfassten Resolutionen in Moskau noch nicht im Wortlaut vor. Aus Informationen, die uns aus Tallinn erreichten, geht aber hervor, dass sich möglicherweise ein schwerer Verfassungskonflikt zwischen Moskau und der Republik Estland anbahnt. Mit nur 7 Gegenstimmen haben die 286 Abgeordneten gestern Abend beschlossen, den Artikel 74 ihrer Verfassung zu ergänzen. Alle Unionsgesetze, soweit sie die Republik Estland betreffen, bedürfen nach diesem Beschluss künftig der Ratifizierung durch den obersten Sowjet in Tallinn. Diese neue Regelung widerspricht dem entsprechenden Unionsgesetz, in dem es heißt, ich zitiere, die Gesetze der UdSSR haben auf dem Territorium aller Unionsrepubliken gleiche Verbindlichkeit. Im Falle der Nichtübereinstimmung des Gesetzes einer Unionsrepublik mit einem Unionsgesetz gilt das Gesetz der UdSSR. Zitat Ende. Wie in Tallinn erläutert wird, sehen die Abgeordneten des Republik Sowjets dennoch keine Unvereinbarkeit ihrer Beschlüsse mit dem Unionsrecht. Sie argumentieren, dass sie ihre Verfassung nur ergänzt hätten und eine solche Ergänzung bedürfe auch nicht der Zustimmung des obersten Sowjets der UdSSR, wie sonst bei allen Verfassungsänderungen der Republiken vorgeschrieben. Hinter dieser Auseinandersetzung steht natürlich vor allem ein politischer Dissens zwischen Tallinn und Moskau. Das Republikparlament hat nämlich auch die vorgeschlagene Verfassungsänderung, über welche der oberste Sowjet der UdSSR Ende dieses Monats beschließen wird, pauschal abgelehnt. Die Begründung wurde bereits in einem Telegramm an Generalsekretär Gorbatschow vor einer Woche von der Estnischen Nationalen Front formuliert. Das neue Amt des Staatspräsidenten bedeute eine Konzentration von Macht in einer Hand. Das vorgeschlagene Wahlverfahren führe zu einer Schwächung der Souveränität der Republiken zugunsten eines, wie es heißt, Superzentralismus in Moskau. Als Gegenposition hat der oberste Sowjet in Tallinn eine Resolution über die Souveränität der Republik Estland verabschiedet, in der auch die Forderung enthalten ist, die Bodenschätze des Landes allein verwalten und ausbeuten zu dürfen. Im Zusammenhang damit wird in einer weiteren Resolution gefordert, ein, wie es heißt, selbstwirtschaftendes Estland zu schaffen, das heißt, die Republik unabhängig von der Moskauer Wirtschaftsplanung zu machen. Auch diese Forderung steht im Widerspruch zur geltenden Verfassung der Union, in der die, wie es heißt, Durchführung einer einheitlichen Sozial- und Wirtschaftspolitik als Aufgabe allein der Unionsorgane erklärt wird. Am letzten Tag der Konferenz der Nordatlantischen Versammlung in Hamburg ging der frühere Bundeskanzler Schmidt in einem englischsprachigen Vortrag auf die Hauptsorge der Tagungsteilnehmer ein, den sogenannten Gorbatschow-Effekt. Damit meinen westliche Politiker, dass militärische Erfordernisse wegen der Friedensinitiativen Gorbatschows mithin wegen seiner Popularität politisch kaum mehr durchsetzbar seien. Schmidt mahnte zur Abschreckungsbereitschaft, da die Gefahr eines Misserfolgs der sowjetischen Reformen ebenso groß sei wie die Aussicht auf ihren Erfolg. Ich habe deutlich gesagt, dass die Frage der sogenannten Modernisierung der nuklearen Kurzstreckenwaffen eine Frage von drittklassiger Bedeutung ist in meinen Augen und dass die Sowjets bisher keinen Anlass gegeben haben, darüber sonderlich nachzudenken. Im Übrigen finde ich, man muss sich nicht auf jede militärische Erbsenzählerei einlassen. Vogels Äußerungen veranlassten den Kanzler, sich noch einmal zu Wort zu melden. Wenn Sie der Ausdruck, den ich angewandt habe, beschwert, dann ziehe ich ihn zurück und ich habe auch mein Bedauern darüber zum... Entschuldigung, ich habe mein Bedauern darüber zum Ausdruck gebracht, das muss Ihnen genügen. Soweit der Bericht aus Bonn von Wolfgang Wiedemeyer. Auch für Überprüfen alter Klischees in den sozialistischen Ländern. Ich meine, Gorbatschow, dass man ausgerechnet den für gefährlicher hält als diejenigen, meine Damen und Herren, die in der Vergangenheit eine Politik betrieben haben, die uns die wahrlich nicht leichte Entscheidung abgenötigt hat, hier zum Beispiel uns zum NATO-Doppelbeschluss zu bekennen und ihn auch durchzusetzen. Von allem Gesagten heute ein Wort blieb vor allem im Gedächtnis hängen. Kohls Satz, die Kampagne der Opposition gegen die Gesundheitsreform gerate zur Volksverhetzung. Ja, guten Tag, Herr Labun. Welche Informationen haben Sie zur Situation in der armenischen Hauptstadt Erevan? Herr Labun, wir haben heute Morgen mit Erevan gesprochen. Es ist dort auch ein deutscher Kollege zufällig, der sich gemeldet hat. Und seinen Informationen und anderen zufolge ist die Situation die folgende. Heute Nacht hat es zum ersten Mal wieder eine Ausgangssperre in Erevan gegeben, von gestern Abend 10 Uhr bis heute Morgen um 6 Uhr. Diese Ausgangssperre ist über Radio und Fernsehen erst eine Viertelstunde vor Inkrafttreten bekannt gegeben worden. Gleichzeitig hatte sich aber auf dem Opernplatz in Erevan eine große Menschenmenge versammelt, über 100.000 Menschen, die über Lautsprecher einer Sitzung des obersten Sowjets der Republik Armenien folgten, jener Sitzung, Herr Labun, die am Dienstag unterbrochen worden war. Und dieses Mal waren in der Oper 2/3 der Mitglieder des obersten Sowjets anwesend, allerdings nicht die Regierungs- und Parteispitze. Diese 2/3 Mehrheit hat weitreichende Beschlüsse gefasst heute Nacht. Und zwar erstens hat sie den Beschluss vom Juni bestätigt, der die Angliederung des autonomen Gebietes Nagorno-Karabach an Armenien fordert. Ein Beschluss, der von Moskau zurückgewiesen worden ist. Zweitens wurde beschlossen eine Resolution, in der die sowjetische zentrale Presse dafür verurteilt wird, dass sie anti-armenisch berichtet hat und, wie es heißt, die Völker der UdSSR gegen Armenien aufgehetzt habe. Und drittens, und das ist sehr wichtig, wurde beschlossen, die Verfassungsreform, die am Dienstag im obersten Sowjet in Moskau beraten werden soll, abzulehnen. Und zwar für den gegenwärtigen Zeitpunkt abzulehnen und dem obersten Sowjet in Moskau vorzuschlagen, auf 2 Monate eine Kommission zu berufen, in der alle Nationalitäten der UdSSR angemessen vertreten sein sollen, um über diese Verfassungsreform neu zu beraten. Hat sich die Staatsführung in Moskau schon dazu geäußert? Nein, in Moskau gibt es überhaupt keine Reaktionen auf die Vorgänge in Aserbaidschan und in Armenien. Gestern hat der Sprecher des Außenministeriums, Gerasimov, lediglich zugegeben, dass es zu Unruhen gekommen ist, dass die Staatsmacht, wie er sich ausgedrückt hat, eingesetzt werden musste, um Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten und dass es zu 3 Todesopfern gekommen ist, nämlich ein Leutnant und 2 Soldaten sind in Kirovabad in Aserbaidschan umgekommen. Sie haben eben erwähnt, dass es einen Flüchtlingsstrom gibt aus Aserbaidschan nach Armenien. Auch das ist aus Erevan bestätigt worden. Hunderte von Armeniern flüchten aus Aserbaidschan, vorwiegend aus der Stadt Kirovabad, nach Armenien. Und wie der Kollege berichtete, sind die Erzählungen dieser Flüchtlinge Schrecken erregend. Es sei zu tätlichen Übergriffen mit Knüppeln und Steinen auf Armeniern gekommen, zu Brandstiftung in armenischen Schulen, zu Vergewaltigungen und zu Einbrüchen in armenische Wohnungen. Und dieser Strom von Flüchtlingen hält offenbar an. Gleichzeitig hat das Außenministerium in Baku heute Morgen in Telefongesprächen mit Moskau strikt dementiert, dass es eine solche Flüchtlingsbewegung aus Aserbaidschan nach Armenien gäbe. Die Lage in den kaukasischen Sowjetrepubliken, Herr Riese, scheint also in gefährlicher Weise aus dem Ruder zu laufen. Welche Möglichkeiten hätte denn die Staatsführung, das Ganze noch einzudämmen? Ja, zunächst mal, Herr Labun, würde ich vermuten, dass das, was vor allen Dingen in Aserbaidschan im Augenblick passiert, eine Aktion wirklich der Straße, des Mobs ist. Nach allen Informationen, die wir haben, wird das allerdings unterstützt durch die Partei und Staatsführung von Aserbaidschan. Wir haben hier Informationen, dass beispielsweise das aserbaidschanische Fernsehen die Demonstrationen in Baku live übertragen hat, Demonstrationen, bei denen es zu Parolen gekommen ist wie Tod allen Armeniern und raus alle Russen aus Aserbaidschan. Hier schürzt sich ein Konflikt, der verschiedene Ursachen hat. Es ist natürlich ein traditioneller, kultureller Konflikt zwischen den muslimischen Aserbaidschanern und den christlichen Armeniern. Es ist aber auch ein Konflikt der Republikpartei und der Republikstaatsführung mit Moskau. Gerade Aserbaidschan ist wirtschaftlich in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Man hat dort weitgehende Korruptionsaffären in der Partei und Staatsführung aufgedeckt, die jetzt untersucht werden. Und es ist überhaupt nicht auszuschließen, dass hier auch Konservative in der Republik ihr Süppchen kochen und damit gegen die Perestroika in Moskau angehen wollen. Ich denke, dass die Zentrale in Moskau sich bisher besonnen und zurückhaltend verhalten hat. Der Einsatz von Sicherheitstruppen dient bisher nur der Sicherung der öffentlichen Gebäude und dem Schutz der Armenier in Aserbaidschan. Ich denke, dieses ist eine vertretbare Reaktion und keine Überreaktion aus Moskau. Es kann allerdings passieren, wenn diese Pogrome weitergehen, dass Moskau auch zu härteren Mitteln greifen muss. Die sozialistische Regierung in Paris versucht, ihre Ostpolitik zu intensivieren, die durch die Afghanistan-Invasion der Roten Armee und die Verhängung des Kriegsrechts in Polen zum Stillstand gekommen war. Mitterrand reist zu einem für Kremlchef Gorbatschow kritischen Zeitpunkt in die UdSSR. Die völkischen Minderheiten im Sowjetreich, vom Baltikum bis in den Kaukasus, rebellieren gegen die russische Vorherrschaft und sie berufen sich dabei auf die Reformpolitik des sowjetischen Staats- und Parteichefs. In Mitterrand wird Gorbatschow einen Freund der Perestroika treffen, der allerdings gewisse Bedingungen stellt, wenn sich die Beziehungen von Paris und Moskau weiterhin freundschaftlich entwickeln sollen. Aus Paris dazu Gerhard Irmler. Seit der Wiederwahl François Mitterrands zum Staatspräsidenten räumt die französische Diplomatie der Ostpolitik allerhöchsten Rang ein. Gilt es doch, den Platz wieder einzunehmen, den die Franzosen im Ost-West-Dialog einmal innehatten und der mittlerweile von anderen besetzt ist. Gegen eine Ostpolitik nach Bonner Muster, deren oberstes Ziel es einmal war, den Gesprächsfaden auch in Spannungszeiten nicht abreißen zu lassen, gab es in Paris lange Zeit starke Vorbehalte. Misstrauen war gelegentlich die Folge, das sich auch in den regelmäßigen deutsch-französischen Treffen niederschlug. Nach dem Einmarsch der sowjetischen Truppen in Afghanistan, angesichts der Menschenrechtssituation in der UdSSR, der Ausrufung des Kriegsrechts in Polen und der Aufstellung der SS-20-Raketen, beschränkte Frankreich den diplomatischen Kontakt zu den Ländern des Ostblocks auf das Notwendigste. Paris galt bis vor kurzem noch als die letzte Bastion einer unnachsichtigen Haltung gegenüber Moskau und eine solche Politik entsprach durchaus einer im Lande weit verbreiteten Stimmung. Französische Zeitungen warnten stets davor, Gorbatschows Liebeswerben anheimzufallen. Einige verglichen den Abschluss des INF-Vertrages über die Mittelstreckenraketen gar mit einem neuen München. Jetzt spricht man auch in Frankreich von einer neuen Phase der europäischen Sicherheitspolitik, sieht gute Chancen für eine Weiterentwicklung des Ost-West-Verhältnisses und vermutet nicht mehr hinter jeder ostpolitischen Initiative Bonds, die Westdeutschen wollten sich irgendwo in politischer Neutralität zwischen Ost und West ansiedeln. Während des Besuchs des ungarischen Partei- und Regierungschefs dieser Tage in Paris sprach Staatspräsident François Mitterrand davon, dass es jetzt gelte, Jalta zu überwinden, eine Formel, die er 1981 schon einmal gebraucht hatte. Frankreich will damit nicht, wie einige fälschlicherweise und vorschnell vermuteten, die Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges wieder rückgängig machen. Ziel französischer Politik ist es, die Spaltung Europas zu überwinden, das andere Europa, wie Mitterrand es nennt, in die westeuropäische Politik mit einzubeziehen. Mitterrand knüpft damit an eine alte Idee de Gaulle an, der von einem Europa vom Atlantik bis zum Ural sprach, was dem Gorbatschowschen Begriff vom gemeinsamen europäischen Haus gar nicht so unähnlich ist. Auftakt dieser ostpolitischen Initiative Frankreichs war die letzte Rede des französischen Staatspräsidenten vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen, in der er Frankreichs Bereitschaft zu einem Abkommen über die Beseitigung der chemischen Waffen zu erkennen gab und in der er auch eine größere Flexibilität in Fragen der konventionellen Abrüstung an den Tag legte. Als vorläufiger Höhepunkt französisch-sowjetischer Verständigung gilt der Besuch des sowjetischen Außenministers Eduard Schewardnadze in Paris, ein Besuch, der von beiden Seiten als der Durchbruch in den bisher festgefahrenen Beziehungen beider Länder gewertet wurde. Die französische Diplomatie hat mittlerweile erkannt, dass Frankreich es sich nicht leisten kann, als ewiger Neinsager in dieser neuen Phase der Entspannung dazustehen. Nunmehr sollen alle Chancen zur Verbesserung des Ost-West-Verhältnisses und zu weiteren Abrüstungsschritten genutzt werden. Mitterrand wird Gorbatschow allerdings darauf hinweisen, dass die Sowjetunion auf dem Gebiet der Rüstung und Abrüstung noch einige Vorleistungen zu erbringen hat. Der Besuch François Mitterrands in Moskau soll auch eine Verbesserung der Wirtschaftsbeziehungen beider Staaten bringen. 12 Milliarden Franc stellt die französische Regierung als Kreditrahmen ihren sowjetischen Partnern zur Verfügung. Damit will Frankreich, so ein Sprecher des Außenministeriums, die Politik der Perestroika honorieren und künftig wohlwollend begleiten. Dessen ungeachtet kalkuliert man in Paris aber nach wie vor ein Scheitern der sowjetischen Reformpolitik ein, mit all den negativen Folgen, die dies für die Beziehungen zwischen Atlantischer Gemeinschaft und Warschauer Pakt haben würde. Der sowjetische Parteienstaatschef Gorbatschow wird im Dezember nach London und New York fliegen. In der UNO-Hauptstadt soll es zu einer Abschiedsbegegnung mit dem scheidenden US-Präsidenten Reagan kommen, mit dem der Kreml-Chef bei 4 wichtigen Gipfeltreffen die Grundlage für die Ost-West-Entspannung geschaffen hat. Sein Zwischenstopp in Großbritannien, der als freundschaftliche Geste für Margaret Thatcher gedacht war, soll allerdings auf 36 Stunden gekürzt werden. Ursprünglich war der Aufenthalt vom 12. bis zum 14. Dezember, also für 2 Tage geplant. In London glaubt man, den Grund zu wissen. Gorbatschow scheint verärgert zu sein, weil Premierminister Margaret Thatcher, die ihn sonst sehr schätzt, einen Besuch der britischen Königin in der Sowjetunion nicht zugestimmt haben soll. Die Premierministerin hat dabei ein Vetorecht gegenüber der Queen. Aus London Näheres von Hans-Georg Niemes. Michail Gorbatschow, das ist ein Mann, mit dem man reden kann, sagt Margaret Thatcher. Aus ihrem Munde ist das beinahe schon eine Liebeserklärung. Denn die Sowjetunion, das Reich des Bösen, Ronald Reagan hat gesagt, was Margaret Thatcher denkt. 71 Jahre besteht die Sowjetunion, noch nie war ein britischer Monarch dort zu Besuch. Eine historische Tatsache, an der sich wohl auch in den nächsten Jahren nichts ändern wird. Königin Elisabeth wird zwar nachgesagt, dass sie die Einladung nach Moskau gern annehmen würde, aber Margaret Thatcher erhebt Einspruch. Und da die Queen in dieser Frage sozusagen weisungsgebunden ist, also ohne Zustimmung der Regierung nicht reisen darf, werden wohl die Volksrepublik China und Jugoslawien noch für lange Zeit die einzigen kommunistischen Staaten bleiben, die königlichen Besuch aus London erhalten haben. Es sollen 3 Gründe sein, die Margaret Thatcher zum Veto veranlasst haben. Die Betonung liegt auf sollen, weil regierungsamtliche Erklärungen zu diesem Thema nicht vorliegen. Grund Nummer 1, die Sowjetunion verletze nach wie vor die Menschenrechte. Absichtserklärungen, die politischen Häftlinge freizulassen, sind gut und schön, sagt die britische Regierung, aber wir wollen nicht nur Lippenbekenntnisse hören, sondern Taten sehen. Der Archipel Gulag muss verschwinden. Und solange Moskau da nicht handle, werde London auch gegen Gorbatschows Plan sein, 1991 eine Konferenz über die Menschenrechte in der Sowjetunion durchzuführen. Grund Nummer 2, Moskau, so sieht es London, ist im Bereich der konventionellen Abrüstung zu unbeweglich. Die sowjetische Überlegenheit auf diesem Sektor könne so nicht hingenommen werden. Der Kreml müsse da mehr Kompromissbereitschaft zeigen, genau die aber lasse er derzeit nicht erkennen und solange da die Parole halte, im Osten nichts Neues, sollte sich der Westen hüten, Moskau mehr Gunst zu zeigen als nötig. Und daraus ergibt sich Grund Nummer 3, warum, sagt Margaret Thatcher, soll ich ohne Gegenleistung Michail Gorbatschow einen riesen Propagandaerfolg bescheren. Königin Elisabeth in Moskau, nie zuvor war, wie gesagt, ein britischer Monarch in der Sowjetunion, das wäre in der Tat ein Medienereignis, das selbst im abgelegensten Winkel dieser Welt Schlagzeilen machen würde. Der sogenannte Mann auf der Straße hier in Britannien scheint diese Bedenken gegen eine Moskau-Reise der Königin nicht nachvollziehen zu können. Jedenfalls muss diesen Eindruck gewinnen, wer die Leserbriefe in den Zeitungen sieht oder die Meinungsäußerungen in den Ruf doch mal an Radiosendungen hört. Übrigens soll die Bekanntgabe der geplanten sowjetischen Einladung an die Königin, sie erfolgte vor einer Woche, eine sogenannte gezielte Indiskretion gewesen sein. Bernard Ingham, der Pressesprecher der Regierungschefin, habe, so heißt es, einen Versuchsballon steigen lassen, um die Reaktionen der Öffentlichkeit zu testen. Die Auseinandersetzungen zwischen Aserbaidschanern und Armeniern im Süden der Sowjetunion nehmen immer mehr die Form eines offenen Bürgerkriegs an. Nächtliche Ausgangssperren und die Panzer der Sowjetarmee können es nicht verhindern, der jahrhundertealte Hass zwischen muslimischen Aserbaidschanern und christlichen Armeniern entlädt sich wieder in Orgien der Gewalt. Der Konflikt ist über 1000 Jahre alt. Im 8. Jahrhundert wurde die kaukasische Region islamisiert. Nur die Bewohner des unwegsamen Armeniens konnten sich jeder Mission erfolgreich widersetzen und hielten am Christentum fest. Immer wieder wurden die Armenier in den späteren Jahrhunderten das Opfer von mörderischen Pogromen ihrer islamischen Nachbarn. Unter Gorbatschow wurde ihr Widerstand gegen Unterdrückung nun immer selbstbewusster. Zum aktuellen Stand Hans-Peter Riese. Während in verschiedenen Städten Aserbaidschan seit 2 Tagen ein Sonderzustand verhängt wurde, der auch nächtliche Ausgangssperren umfasst, wurde in der vergangenen Nacht auch in der armenischen Hauptstadt Jerewan eine Ausgangssperre angeordnet. Truppen des Innenministeriums patrouillieren in der Stadt mit Panzern und Schützenpanzern und schützen, wie es heißt, die öffentlichen Gebäude. In Aserbaidschan sind diese Truppen bei dem Versuch, Armenier gegen Übergriffe der Azeris zu schützen, offensichtlich in blutige Straßenschlachten verwickelt worden. Augenzeugen berichten heute, dass die Soldaten vor allem eingesetzt werden, um Leib und Leben der Armenier zu beschützen. Die Demonstranten in Baku und der aserbaidschanischen Stadt Kirovabad haben immer wieder Parolen wie Tod allen Armeniern skandiert. Diese Demonstrationen wurden vom aserbaidschanischen Fernsehen live übertragen. Außerdem wird die Zusammenlegung aller Prozesse im Zusammenhang mit den Februar-Pogromen in Sumgait in Aserbaidschan gefordert. Die Prozesse finden gegenwärtig in Moskau statt und haben bereits zu einem Todesurteil geführt. Der oberste Sowjet in Jerewan hat auch die zentrale Presse scharf angegriffen und sie in einer Resolution verurteilt, den Hass zwischen den Völkern in der UdSSR geschürt zu haben. Insbesondere habe sie durch ihre Berichterstattung die anderen Nationalitäten gegen die Armenier aufgehetzt. Obwohl die Unruhen in den letzten Tagen offenbar bürgerkriegsartige Formen angenommen haben, schweigt die Moskauer Presse bis heute Abend zu den Vorgängen. Auch das Politbüro der KPdSU hat auf seiner gestrigen Sitzung diese Frage offenbar nicht beraten. Jedenfalls wurde darüber im Kommuniqué nichts mitgeteilt. Die DDR-Führung hat sich offenbar in Schwierigkeiten hinein manövriert, die sie nun selbst nicht mehr ganz im Griff hat. Vor allem das Verbot der sowjetischen Zeitschrift Sputnik hat nicht nur in der Bevölkerung zu heftigen Diskussionen geführt. Auch viele SED-Mitglieder bis hinauf zu den höheren Funktionären sind verunsichert und verärgert. Die DDR-Führung befindet sich in einem peinlichen Erklärungsnotstand. Was ist mit der jahrzehntelangen Freundschaft zur Sowjetunion, wenn sowjetische Zeitschriften in der DDR verboten werden? Aus Ost-Berlin, Wolfgang Hauptmann. Mit dem Verbot der sowjetischen Zeitschrift Sputnik hat die DDR-Führung viel Unruhe ausgelöst. Um den ungewöhnlichen Schritt zu rechtfertigen, druckte das Neue Deutschland, Zentralorgan der SED, gestern einen Kommentar der Düsseldorfer DKP-Zeitung Unsere Zeit ab, der die Zensur der Moskauer Publikation herunterzuspielen suchte. Und die Wirkung muss ausgeblieben sein, denn das Sprachrohr der Ostberliner Spitze meldet sich heute mit einem zweiten Leitartikel zu diesem Thema, diesmal aus eigener Feder. Das Neue Deutschland wirft sich symbolisch in die Brust und spielt den Empörten. Die im Sputnik abgedruckten Verzerrungen der Geschichte habe man bisher nur von gewissenlosen Reinwäschern des Faschismus im Westen gelesen. Wenn Sputnik Stalin als Marionette Hitlers hinstelle, so stimme das nicht. Die Freikorps, die Reichswehr, Finanzmagnaten und Großgrundbesitzer hätten Hitler in den Jahren vor 1933 den Weg an die Macht geebnet. Für das Neue Deutschland ist es eine Verleumdung, dass Stalin die deutschen Kommunisten an der Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten gehindert habe. Es ignoriert die westlichen Forschungsergebnisse zu diesem heiklen Thema und verweist lieber auf den illegalen Kampf vieler Antifaschisten, der freilich wenig mit dem eigentlichen Streitpunkt zu tun hat. Dann verteidigt es Stalin, wenn auch nur mit rhetorischen Fragen. Wörtlich, wurde Hitler erst durch Stalin möglich? Durch den, dessen Name mit dem Sieg über den Aggressor und der Befreiungstat der Anti-Hitler-Koalition verbunden war? Die Weißwäsche des einstigen Diktators endet bald danach. Und dafür beginnt eine kitzlige Auseinandersetzung mit der redaktionellen Linie des Sputnik. Er verzerre nicht nur die Geschichte der Sowjetunion und der KPdSU, sondern auch die der KPD. In der DDR sei die Reinwaschung Hitlers und die Erklärung des Faschismus mit irgendwelchen Erfindungen unzulässig. Das verbiete allein die Verfassung. Freilich müsse man wissen, dass der Sputnik kein Organ der kommunistischen Partei sei. Seine Darstellung der Geschichte stünden im krassen Widerspruch zu Gorbatschows Erklärungen über die Geschichte der Sowjetunion und seien um der Freundschaft mit dem Bruderland willen für die DDR unzumutbar. Der Kommentar verrät zunehmende Unsicherheit. Und es ist ja auch schwer, der Bevölkerung zu erklären, warum nicht nur der Sputnik auf der Verbotsliste steht, sondern auch sowjetische Filme, die mit der Vergangenheitsbewältigung ernst machen. Warum weiter Vorträge über die Entwicklung in der Sowjetunion abgesetzt werden und jetzt als jüngster Schritt offenbar auch das offizielle Organ der deutsch-sowjetischen Freundschaftsgesellschaft eingestellt werden soll. Nach inoffiziellen Informationen soll das alle 14 Tage erscheinende Blatt mit dem Titel Freie Welt wegen angeblichen Papiermangels verschwinden. Das Neue Deutschland trompetet heute, die deutsch-sowjetische Freundschaft sei Verfassungsgrundsatz, Staatspolitik und Herzenssache. Wenn dies glaubhaft sein soll, muss sich Ost-Berlin für seine Aktionen erst einmal bessere Vorwände suchen. Sputnik verboten. Druckte Sputnik die Wahrheit? Stalin habe Hitler mit den Weg geebnet. Deutsche Kommunisten hätten es eben nicht gewagt, gemeinsam mit Sozialdemokraten gegen die braune Gefahr anzukämpfen. Oder, wie die SED meint, Geschichtsfälschung. Was meinen Sie, Professor Seifert? Also zunächst einmal ist völlig richtig, dass der Hitler-Stalin-Pakt und überhaupt die expansionistische Außenpolitik von Stalin für Hitler vorteilhaft war und er hätte ja den Zweiten Weltkrieg Hitler nicht auslösen können ohne diesen Pakt mit Stalin von 1939. Ich weiß von alten Kommunisten, die heute in der DDR führende Funktion haben, wie erschüttert sie damals im internen Widerstand oder in der Emigration über diesen Hitler-Stalin-Pakt gewesen sind. Professor Wolfgang Seifert, heute Kiel, früher DDR. Sie kennen die DDR aus eigener Anschauung. Sie waren Berater einer Regierung Stoff-Honecker. Sie kennen die Leute drüben. Ja. In der DDR wächst der Unmut nicht nur wegen Sputnik-Verbot, sondern ich möchte mal sagen, nach Hoffnungen auf Gorbatschow, dass sich auch in der DDR was ändert, ist nun der Fall umso tiefer. Die Stimmung sozusagen am Nullpunkt. Was können Sie dazu sagen? Ja, aus vielen Gesprächen mit DDR-Bürgern und mit führenden Leuten, die in die Bundesrepublik kommen oder mit denen ich kürzlich in Moskau zusammen war, ist mir bekannt, dass die Bevölkerung sich in einer außerordentlich gedrückten, resignativen Stimmung befindet. Das hängt nicht nur mit der immer schlechter werdenden Versorgungslage zusammen, sondern auch damit, dass man große Hoffnung auf mehr Freiheit, mehr Meinungsfreiheit in der DDR gesetzt hat, und zwar auf den Namen Gorbatschow, und nun von der SED-Führung immer stärker hört, Glasnost, Perestroika wird es in der DDR nicht geben. Hm. Herr Professor Seifert, Glasnost, Perestroika, nein, danke. Woran liegt es, dass Honecker da die Kurve nicht kriegt? Ist das deutsche Arroganz sprichwörtlich oder ist das Unsicherheit in Wahrheit? Es ist nicht nur Unsicherheit, das ist es ganz sicher auch. Es ist aber eine Reaktion auf die Reformpolitik Gorbatschows, die ja darauf hinausläuft, das stalinistische System grundsätzlich zu überwinden. Und die DDR ist nun A, ein Produkt der stalinistischen Politik, und B, sie selbst ist ein Abbild des stalinistischen Systems. Und sie fürchtet, dass dieses System in Frage gestellt wird, wenn die Reformpolitik Gorbatschows so weitergeht. Wären wir gut beraten, Hoffnungen auf ein besseres Morgen in der DDR nicht in die Person Honeckers, sondern in andere Personen zu setzen? Da wären wir ganz sicher gut beraten, denn es gibt Hunderte und Tausende von Funktionären in der SED, die die Probleme sehen und die ebenfalls möchten, dass die Politik Gorbatschows für grundlegende Veränderungen in der DDR genutzt wird. Nazizeit und Kalter Krieg. Ich möchte einmal nach dem Selbstverständnis, ein bisschen ist da eben schon angeklungen, vielleicht der Genossen drüben fragen, deren Sturheit wir ja hier im Westen beklagen. Kann nicht oder muss man nicht sogar sagen, dass alte Feindbilder hüben wie drüben vielleicht auch den Fortschritt verhindern? Mit anderen Worten, die Frage danach, sind wir mit Schuld an der Entwicklung? Ganz sicher gibt es falsche Bilder von beiden Seiten. Das Schlimme ist, dass die SED-Führung gegenwärtig weder willens noch fähig ist, zu begreifen, dass die Zeit der Konfrontation vorbei ist und eigentlich die Periode der Kooperation begonnen hat, dass das aber nicht nur wirtschaftliche Zusammenarbeit erfordert, sondern auch eine Öffnung des eigenen Systems für kooperative Zusammenarbeit mit dem Westen. Wagen Sie einen Blick in die Zukunft. Wann könnte es eine DDR geben, den anderen deutschen Staat, wo die Menschen frei reisen, frei denken, frei wählen? Also ganz sicher bis Ende dieses Jahrhunderts. Es wird aber vielleicht ein bisschen schneller gehen. Wir werden zwar jetzt diese Woche am Donnerstag, Freitag eine Zentralkomiteesitzung der SED erleben, die uns eines...